Erster, es gab 3 Jahre lang wenig Essen. David fragte Gott. Gott sagte, Saul hat Menschen aus Gibeon getötet. Zweiter, David rief die Gibeoniten. Sie waren keine Israeliten. Saul wollte sie früher alle töten. Dritter, David fragte sie, was kann ich tun? Wie kann ich euch helfen? Dann wird Gott unser Land segnen. Vierter, die Gibeoniten sagten, wir wollen kein Gold. Wir dürfen niemanden töten. David fragte, was wollt ihr? Fünfter, sie sagten, Saul wollte uns vernichten. Er wollte uns aus Israel vertreiben. Sechster, gibt uns 7 Männer aus seiner Familie. Wir töten sie vor Gott. David sagte, ich gebe sie euch. Siebter, David rettete Meribal. Er war der Sohn von Jonathan. David hatte Jonathan ein Versprechen gegeben. Achter, David nahm 2 Söhne von Rizpa, der Tochter von Aja. Er nahm 5 Söhne von Merab. Er gab sie den Gibeoniten. Neunter, die Gibeoniten töteten sie auf einem Berg. Alle 7 starben zur Erntezeit. Zehnter, Rizpa legte ein Tuch auf einen Stein. Sie blieb dort bei den Toten. Sie wartete auf Regen. Sie schützte sie vor Tieren. Elfter, jemand erzählte David von Rizpa. Sie war die Tochter von Aja und die Frau von Saul. Zwölfter, David holte die Knochen von Saul und Jonathan aus Jabes in Gilead. Die Philister hatten sie früher in Bethsan aufgehängt. 13. David brachte die Knochen von Saul und Jonathan weg. Er sammelte auch die Knochen der 7 Männer. 14. Sie begruben sie in Zela im Land Benjamin. Sie taten alles, was David sagte. Danach half Gott dem Land. 15. Es gab wieder Krieg gegen die Philister. David ging mit seinen Männern zum Kampf. David wurde sehr müde. 16. Ein Riese namens Isbibenob wollte David töten. Sein Speer war sehr schwer. Er hatte ein neues Schwert. 17. Abisai half David. Er tötete den Riesen. Die Männer sagten, David, bleib zu Hause. Du bist wichtig für Israel. 18. Später gab es wieder einen Kampf bei Gob. Sibbeschai tötete den Riesen Saf. 19. Es gab noch einen Kampf bei Gob. Elhanan aus Bethlehem tötete Goliath aus Gath. Sein Speer war sehr groß. 20. In Gath war ein sehr großer Mann. Er hatte 6 Finger an jeder Hand. Er hatte 6 Zehen an jedem Fuß. 21. Der Riese lachte über Israel. Jonathan tötete ihn. Jonathan war der Sohn von Davids Bruder Simei. 22. Diese 4 Riesen kamen aus Gath. David und seine Männer töteten sie alle.